Könntest du die einstecken, bitte? Ich brauche die Hosentasche fürs Navi. Ja, es ist Dienstag, der 1. November 2022. Wir haben bei einer Cash-Runde in der Nähe von Das Sieven geparkt. Da gibt es einige Tradis. Wir wollten heute mal nicht die Standardrunde gehen. Jetzt gucken wir mal, wie es so ist. Die Spannung steigt. Irgendwie bin ich so ein bisschen auf den Geschmack gekommen, wieder neulich beim Urlaub. Ja, und jetzt Position auf... Was? Wollen die mich verarschen? Stimmt doch irgendwas nicht. Ja, und wir sind schon am ersten Geocache angelangt. Da kommen schon die Nächsten, die hier irgendwie parken wollen. Vielleicht auch Geocacher. Man weiß es nicht. Könnte gut sein. Was macht sonst so ein Pulk Leute hier? Ein Paddling. Es ist heute verdammt windig. Ansonsten aber recht nett. Wetter ist schön. Machen die, steigen sie aus. Da geht es nicht drum. Ja, da sollen sie mal parken. Hat hier so Autoklauer oder was? Es wundert mich, die steigen nicht aus, weißt du? Das muss ja einen Grund haben. Ja, oder vielleicht überlegen sie, ob sie irgendwas an den Autos machen. Weiß ich ja nicht. Es gibt ja so viele Kriminelle heutzutage. Jetzt sind sie weg. Gut so. Status gefunden. So, ja, ganz komisch. Moin, liebe Freunde der seichten Audiounterhaltung. Man nennt mich Andreas und ihr hört Konservenradio Dosenhausen, Konserve Nummer 115. Die heutige Konserve zeigt schonungslos die enervierende Seite des Geocachings. Rein subjektiv selbstverständlich aus Sicht eines dosensuchtechnisch desillusionierten dicken alten Mannes und abseits des grassierenden Hypes enthusiastischer Neocacher. Dies zunächst weiterhin in Das Sieven, doch hört selbst. Gestern war Halloween, aber es war nix. Hat keiner geklingelt. Meinst du, da kommen nur welche, wenn man Licht anhat? Ja, wir sind hier in Deutschland. Aha, darf man das dann? Muss man dann nicht jetzt irgendwie so einen Kürbis für rausstellen oder was? Warum nicht? Ah, woher weißt du denn das alles? Über amerikanische Bräuche hast du dich informiert? Nee, ich krieg, dass die Kinder nicht bei uns klingeln können. Ach so. Also gibt es so eine FAQ im Netz oder irgendwo, so wie lass das Licht aus, dann klingelt niemand. Aha, das ist ja spannend. Lass das Licht aus, dann klingelt niemand. Da brechen sie direkt ein, weil sie glauben, es ist keiner zu Hause. Oder so, nicht? Aber wenn die anderen nicht über diesen Fund gefallen sind, woher wissen die das dann? Wenn sie dann doch klingeln. Ey, du Honk, was klingelst du denn hier? Ey, das Licht ist aus, wir haben keine Süßigkeiten. Sag mal. Hä? Ich glaube, da liegt die Dose. Nee, aber dafür, dass das hier so eine Kackstrecke ist, ist ja hier verdammt viel Verkehr. Mann, Mann, Mann. Ja, komisch alles. Halloween. Ich gebe es ja zu, als die Kinder klein waren, haben wir da auch Kürbisse ausgehöhlt und so. Aber hey, man muss ja jetzt nicht noch jeden anderen Mist auch machen. Klar, es hätte eine Kürbissuppe geben können, ne? Und Kürbissuppe kann meine Holde. Die ist auch lecker. So richtig lecker. Aber leider, leider, leider. Aber es ist ordentlich windig. Unschön. Ja, 50 Meter hier rein, sagt er. Viel Laub. Da liegt ein Baum im Baum und knarzt, knarzt ziemlich. Ich guck mal am Hint, ne? Ich mutmaße mal, der hier ist es. Irgendwie so. Da war einer sehr lyrisch. Das ist der hinten. Aus einem Samen und Boden springt Wurzel und Wipfel hervor. Die Wurzel rankt in die Tiefe, die Krone schwingt sich empor. Sie saugen nur eine Nahrung und wenn du dazwischen fährst, zersägst sie, sterben sie beide. Der Wipfel aber zuerst. Das könnte dann da hinten diese dämliche Wurzel sein oder hier irgendwas. Was weiß denn ich? Das ist unglaublich. Mann, Mann, Mann. Sucht man sich hier mal einen Wolf. Warum auch nicht? Ich höre Stimmen. Das ist da ziemlich nass streckenweise. Hier steht das Wasser drin. Hast du? Ah, okay. Ich stelle mich noch mal unter den Quietschebaum. Nass? Das ist ein Ohr. Ja, ein Ohr. Oh, habe ich nicht verstanden. Du musst lauter reden, aber das willst du ja nicht, weil dann bist du ja auf der Aufnahme. Bitte? Das ist doch eine dumme Ausrede jetzt, wo viel Wind ist. Du hast eine unangepasste Lautstärke, so ist das. Du suchst ja auch immer nur das Beste raus. Ja, na, pass auf, ich habe das jetzt alles noch verfeinert. Wart mal ab. Hast du gesehen? Pilze. Aber ich meine, hier oben waren wir schon mal. Hatte da nicht irgendeiner mal so einen komischen Kasten an den Baum gehängt? Hier in der Nähe. Also der Abblatt selber, aber die sehen ja relativ ähnlich aus. Ja, aber genau mit diesem gegenüberliegenden, das war schon so. Blick auf Frillingsdorf, ja. Kann man ein Foto machen. Ist auch eine Bank. Ja, ich mache das aber von da oben. Dann habe ich die Siloballen hier nicht im Weg. Weil das ist ja immer so, bäh. Der Frillingsdorfer Kirche. Also wenn der Wind jetzt nachlässt, dann wird es wieder warm mit der Sonne. Und eine ganze Menge Hochsitze haben sie hier. Es geht bergab. Das ist für mich ein eindeutiges Zeichen, dass es irgendwann noch wieder bergauf geht. Kannst du dich erinnern, wir waren noch mal irgendwann hier Forst Weiershagen, also hinter Forst noch, in Richtung Weiershagen. Da war doch irgendwie mal so ein Grubengelände, ne? Da war doch auch so ein Cache. Weißt du das noch? Oh, guck mal, was hier Pilze sind. Ja, riesig. Hammerhart. Wieder diese weißen Dinger. Wir kommen an eine Gabelung. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Wenn wir da unten den Cache noch mitnehmen wollen, und ich denke, das wollen wir, müssten wir da noch runter. Irgendwie kommen wir echt da unten raus und dann gehen wir da wieder hoch. Andererseits, wenn wir den jetzt mitnehmen, wie machen wir die Runde am besten? Das ist die Frage. Wir wollen ja ein paar Schritte haben, ne? Dann gehen wir jetzt erstmal hier runter. Da können wir dann gleich richtig weit rauf gehen. Dann hechle ich mich kaputt. Ich schaffe das ja mit den Etagezielen nicht durchgehen. Ich habe gestern meine Strecke unterbrochen. Och. Ja. Aber waren nur 8 Tage irgendwie. Aber Schritte bin ich schon bei Regen. Ich habe gebaut 430, 440 Tage. Na guck. Ja, ich habe ja diese Dauerunterbrechung an irgendwelchen Samstagen immer. Das ist leider nun mal so. Aber ich kann es nicht ändern. Oder ich will es nicht ändern. So. Können, klar. Aber muss auch mal einen Tag geben, wo man ein bisschen Ruhe hat. Was liegt denn hier für ein Müll? Apex 100, irgendwelche Bälle oder was? Das ist ein Blödsinn. Hat jemand wohl seinen Hund bespaßt oder was? Es gibt hier gleich irgendeinen Weg. Müssen wir eben gucken. Da müssen wir eine Kurve kriegen. Der hier ist es tatsächlich. Ein komischer Pfad durchs Gelände. Über Stock und Stein und Wurzeln. Neben schwarzen Pilzen her. Ich glaube, hier war ich noch nie. Jetzt ist er eigentlich fast gar nicht mehr erkennbar aufgrund des Laubs. Hier sind noch ein paar Spuren. Könnte also hierher gehen, aber genaueres weiß man nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Höhenmeter das sind, aber ich glaube, das macht gleich keinen Spaß, zurückzugehen. Ah, ja, da ist er ja. Der Weg. Noch ein bisschen Brachfläche und dann sind wir gleich da unten. Es hat sich mittlerweile ein kleiner Nebenweg ausgebildet, aber den sind wir nicht gegangen. Wir sind wieder auf einem befestigten Weg, befahrbar. Jetzt geht es hier über eine kleine Brücke und dann am Ufer eines Baches her. Und dann dürfte es gar nicht allzu weit von hier weg sein. Wo würde ich es denn verstecken wollen? Irgendwo hier. Dann stimmen aber hier die Koordinaten nicht. Wir suchen eine Steinansammlung in direkter Nähe zur Brücke. Weil da sind wir jetzt ja ewig weit von weg. Aber da vorne sind halt welche auf beiden Seiten. Jetzt die Frage, wenn du hier runter gehst, stehst du im Wasser, wenn du Pech hast. Hier ist auch irgendwie in den Stein ein X eingekratzt. Noch nie hat ja ein X eine Stelle markiert, wo es etwas zu finden gab. Aber man kann ja mal gucken. Ich sehe nichts. Ich sehe auch da drüben nichts. Wird ja wohl nicht da unten sein. Da könnte ja Wasser dran, das wäre Blödsinn. Ja, was wollen Sie mir erzählen? Hier ist auch nichts. Oh, warum? Und warum gehen wir dann hier hin? Toll. Aber wie gesagt, da ist ja ein X auf dem Stein, aber... Ich habe mich gerade schon gewundert, ist auf meiner App nicht drauf. Ja, aber was mich wundert ist, ich habe eine neue Pocket Query, also ne, mit GSAK komplett die Sache aktualisiert. Das hätte er doch anzeigen müssen. Und dann hätte er jetzt auch hier auch so ein X dran malen müssen. Weißt du, und dafür laufe ich jetzt hier in diesen scheiß Steilhang runter für Nüsse und schwitze jetzt wie ein Schwein. Das weiß ich nicht. Natürlich müssen wir wieder hoch. Jetzt haben wir einen Cache, den wir nicht gefunden haben. Das ist natürlich super. Wenn er deaktiviert ist, noch viel besser. Aber wo müssen wir jetzt hin? Das ist ja... Ja, da nehmen wir den. Das heißt, dann gehen wir jetzt hier den Weg. Den da. Straße der Arbeit. Wanderweg auf den hohen Stein. Das heißt, wir gehen jetzt 350 Meter ist der so. Und das sind dann ungefähr, wie ich das sehe, so 700 bis dahin. Ich bin begeistert. Ja, dann ist das eben so. Ein dicker alter Mann irrt durch den Wald auf der Suche nach Pettlingen oder Dosen. Diese Lust, die ich dran hatte, ne? So, bis eben, diese Lust, ne? So, man könnte ja wieder cachen gehen. So, da glimmt dieser Funke, den man sich dann beim Urlaub in Nordfriesland geholt hat. Der glimmt dann so ein bisschen heller. Und dann denkst du, du könntest ja noch mal, wie früher, wie damals, TM. Ja, dann ist schon wieder so ein Scheiß. Da fühlst du dich doch quasi wie am Leuchtturm. Wieso liegt denn da eine Bank da unten? Da fühlst du dich dann wie am Leuchtturm Pfalzhöft. Ich berichtete oder berichte. Ein Banksuchbild. Bitte? BMA. Bank mit Aussicht. Ja, Mord mit Aussicht wäre mir lieber. Eigentlich macht es somit kaum einen Unterschied, ob hier im Oberbergischen oder nördlich zwischen den Meeren. Wegen des nachfolgenden Urlaubsschnipsels untertitel ich diese Konserve einfach als Nordfriesland Urlaubsspecial Teil 4 von X. Wir setzen ein am letzt konservierten Brückenhänger, das heißt zwischen den Stränden über einen Sandpfad stapfend Richtung Seebrücke von St. Peter-Ording. Doch hört selbst. Ist ja das da vorne, was darüber geht, das habe ich nicht gefunden auf deinem Handy. Da hätte ich eigentlich parken wollen. Weil das müsste, glaube ich, diese Seebrücke sein. Ich habe aber keine Ahnung. Was ist da? Ach, ist das so? Ja, ich route hier dahin. Nach einer Weile nebst zwischenzeitlicher Matsch-Episode über einen Plankenstieg, man könnte es auch als Brücke über eine Schweinesuhle bezeichnen, kamen wir auf der Seebrücke an und genehmigten uns zunächst jeweils ein Fischbrötchen bei Gosch. Nachdem wir diese Wiedererwarten ohne Möwenattacken genossen hatten, wollten wir über die Seebrücke zum Strand flanieren und zwischenzeitlich auch dort ein Döschen suchen. Der Brückenwärter monierte zwar scherzhaft, dass wir das Strandticket auf dem Nachbarstrand erworben hatten, ließ uns jedoch passieren. Ah, wir sind jetzt hier auf der Seebrücke bei St. Peter-Ording. Und weshalb ich jetzt mein Dialekt so aufleg ist, da läuft einer mit der Lederhosen umeinander. Das kann man sich vielleicht kaum vorstellen. Er hat eine dicke Jacken an, Zweibi, die Lederhosen, freie Wadeln und das Kind läuft in Moonboots. Kannst du dir nicht vorstellen. Ja, so ist es heute hier auf der Seebrücke bei St. Peter-Ording. Also dieses Routing hier, das ist katastrophal. Ich stelle das jetzt mal ganz dezent um. Der sagt nämlich noch 208 Meter bis zum Cache. Dabei stehen wir jetzt hier fast drauf. Das ist totaler Quatsch. Ich weiß nicht, was der vorhat. Oder erwartet er, dass man hier komplett... Ja, wahrscheinlich muss man hier erstmal komplett von der Brücke runter und wieder zurücklaufen. Tja, ich muss mich mal auf die Bank stellen. Glaube ich. Nix. Da fuchtelt es in allem rum. Hm? Der Kind ist in allem dem Himmel nah, aber kann ja überall sein. Ja. Mache ich jetzt mal auf die Harte. Da ist nix. Da ist auch nix. Schreiben Sie mal, gute Frau. Könnt ihr was reinlegen, was? Nein. Lass mal so an der Tür stehen, damit nicht unbedingt jeder sieht. Ja, gehen wir über den Strand oder willst du über den Steg. Dann biegen wir hier ab. Genau, einmal über den Sand. Ist knallerschön hier, ne? Ja. Ja. Jetzt mit die Sonne. Ein bisschen Koordinaten anpassen. Komm hier nicht hin. Komm hier nicht hin. Ja. Da sieht man mal eins aus der Nähe und dann sowas. Rippelmarken. Ja, schön hier, ne? Sind die Dinger luftig da oben oder muss man da Maske tragen? Schön. Sind das Einzeldinger oder? Was? Ziel? Wie Ziel? 10.000 Schritte? Ja. Ja, aber wenn das jetzt 10.000 Schritte waren und wir jetzt nach Hause gehen, also dann wird ja wieder so ein 16.000 Schritte Tag. Nee, wir gehen die Straße, den normalen, den Weg. Ich will nicht durch den Dreck. Tja, tote Robbe. Wie Naja, es muss ja nicht alles aufgezeichnet werden. Die Tiefen des Toilettenhochflurs erkundete ich mangels Lichts mittels Taschenlampe, die mir auch bei der Verrichtung gute Dienste leistete. Mutmaßlich gab es irgendwo einen Lichtschalter, aber hey. Was ich euch jedoch nicht vorenthalten möchte, ist der grandiose Sound der Toilettenspülung. Sie hatte etwas Halloweenöses, als ob jeden Moment eine Ratte in der Schüssel erschiene. Es ist der Wahnsinn. Wir haben hier locker 16 Grad auf dem Deich. Und es ist ein Teerdeich. Und er strahlt ab. Und ich öle. Und es ist der absolute Hammer. Und hier könnte Ihre Werbung stehen. Nein, das ist jetzt kein Angebot für diesen Podcast. Das steht in weißen Lettern auf der Deichkrone. Sieht auch geil aus da, ne? Dünenlandschaft. Aber was der absolute Hammer ist, ihr glaubt es kaum, die Bayern haben Ausgang. Heute sind mir so viele Bayern entgegengekommen wie nie. Einige haben Kinder dabei, was mich mutmaßen lassen könnte, dass möglicherweise in Bayern Ferien sind. Aber nicht zwangsläufig. Sind wir fast da, wa? Weil es sind nämlich auch Ältere da. Von der Dame in der Lederhose erzählte ich ja eben. Nur, was machen die hier oben? Machen die Urlaub, weil es hier so viel schöner ist? Machen die Urlaub, weil wir hier Windräder haben? Machen die Urlaub wegen der See? Man weiß es nicht. Oder holen sie sich Inspirationen, wie man möglicherweise den Strom doch noch nach Bayern bekommt? Fragen über Fragen. Ich frage sie nicht. Ja. Hopp, das kehrt. Ja, die ist ja noch für Bayern. So sieht's aus. Leute, Leute, Leute. Fertig mit Strand und Rückweg über den Deich. Soweit schien ein schöner Tag gewesen zu sein. Doch dann geschah das Unfassbare. Urlaubserlebnisse St. Peter-Ording. Ach, wir sind ja hier oben im Norden und fahren gerade von St. Peter-Ording zurück zu unserer Ferienwohnung. Das ist also noch ein ganz kleines Stückchen, ungefähr eine Stunde Fahrzeit. Aber wir wollten ja aus St. Peter-Ording hinaus. Und nach der Fußgängerzone kam eine Ampel und vor uns stand ein Auto und davor standen, so wie ich am Auto vorbeisehen konnte, ich sitze auf der Beifahrerseite und es macht eine ganz leichte Rechtskurve, zwei Pferde. Die Ampel war rot. Das Auto, ein Minivan aus Nordfriesland. Ich habe da zwar auch noch eine Frau vor dem Wagen stehen sehen, aber naja, das war nur so ein bisschen schemenhaft. Und die Ampel geht auf grün und die Pferde gehen los, gemächlich, über die Kreuzung und das Auto hinterher. Und da meinte die Holde schon, die ziehen das Auto. Doch weit gefehlt, nach einer Weile, blinkte der Wagen und fuhr vorbei und wir konnten sehen, was sich vor uns abspielte. Es waren also zwei Pferde mit, nennt man das Pferdedeck oder Pferdeumhang, irgendwie so ein Ding, so gegen Wetter, geschützt. Und links, also in der Mitte der Fahrbahn, fuhr dann eine, ja, ich denke mal eine Dame, eine Frau im Alter von, ich schätze mal um die 30, mit dem Fahrrad, hatte das eine Pferd an einer, wie heißen diese Leinen, an die man die, so eine dicke, die man vorne am Gebiss festmacht von den Trense? Nee, keine Ahnung. Ach, ist mir doch egal. Auf jeden Fall, vorne an diesem Kaubügel von dem Gaul, da war so eine Leine, so eine Führungsleine festgemacht, ungefähr ja, 4 cm Durchmesser. Die hielt sie fest und der andere Gaul war an den anderen Gaul gekettet, also auch mit so einer Leine. Und irgendwie fuhr sie mit dem Fahrrad und hatte hinten noch ein Körbchen mit dem Hund. Das müsst ihr euch mal vorstellen, hier mitten auf der Straße in St. Peter-Ording. Aus dem Ort raus. Das ist doch nicht normal, oder? Ist das normal? Ist das Nordfriesland oder? Ich verstehe das nicht. Wenn einer von den Gäulen durchgeht, ja, dann lässt du das Ding los und fällt nicht auf die Fresse. Aber die beiden Gäule rennen in Gegenverkehr oder was? Wer macht sowas? Ist das überhaupt erlaubt? Fragen über Fragen. Vielleicht war sie ja auch aus Bayern. Man weiß es nicht, denn unweit von dem Ort, wo wir geparkt haben, war auch so ein möglicherweise Pferdehotel. Da war dann direkt so diese, wie heißen diese Teile, wo die Pferde drüber hüpfen müssen? Mhm. Also da waren Mhms in verschiedenen Höhen und was man halt so mit Pferden macht. Ich denke, ein Pferdehotel. Ja, also so verstörend war, sind wir überhaupt noch in Nordfriesland oder St. Peter-Ording irgendwie Dithmarschen? Ich kenne mich ja überhaupt nicht aus. Ich meine, das könnte es natürlich erklären. Ja, wie auch immer, einen so verstörenden Urlaub hatte ich hier oben noch nie. Und es ist erst Dienstag. Und wer weiß, was dieser Urlaub noch für uns bereithält. Ihr werdet es erfahren. Tatsächlich hätte es gern mehr Urlaubsinhalt sein können, aber dann hätte ich etwas teilen müssen, was ich nicht teilen möchte und ihr voraussichtlich in der nächsten Konserve hören könntet, falls ihr wolltet. Mit weniger Dosen, dafür aber Relikten. Grundsätzlich hätte ich also viel Verständnis dafür, wenn Einzelne die heutige Konserve verschmähten, weil sie mit der Dosensuche nichts am Hut haben. Andererseits könnte sie, also die Konserve, jedoch hervorragendste Argumente liefern, um den enthusiastischen Redeschwall der Hobbybeschreibung Geocaching-Begeisterter im Keim zu ersticken. Dafür zurück nach Das Siefen. Stöckler mit Hund. Guck mal, da ist der Schelbach. So langsam fließend und so mit Laub bedeckt, den sieht man fast gar nicht. Moin! Die haben einen schönen Schäferhund. Ja, richtige Größe, relativ dunkel, sehr, sehr schick. Ach ja, damals. So, ich glaube, hier müssen wir die Kurve kriegen. Und dann geht's wieder einen Berg rauf. Aber hier kann man gut spazieren gehen. Das ist so, auch von der Aussicht her ist das eigentlich sehr, sehr schön hier. Ja, ist echt nett. War eine gute Idee. Sage ich ja immer, wenn ich oben bin. Nur den Weg nach oben, den gehe ich dann so ungern. Bitte? Definitiv. Aber wir müssen ja wieder nach da oben rauf. Und da ist ja eigentlich die Spitze des Bergs. Es gibt ja noch ein Mystery, den ich nicht gelöst habe. Der liegt quasi auf der Bergspitze. Aber wer weiß schon, wo das Final ist. Ist mir aber auch egal. Aber wir können trotzdem mal auf den höchsten Punkt gehen. Vielleicht finden wir da so einen trigonometrischen Punkt oder wie das heißt. Aber das ist der absolute Knaller, was die hier an Ansitzleitern und Hochsitzen gebaut haben. Da steht ja fast auf jeder Wiese was. Warnung, nicht berühren. Sie haben einen Wildschweinzaun hingelegt. Und wenn du von hier hinten kommst, hast du kein Schild oder was. Die haben sie aufgemacht. Die wollten wohl dieses Feld hier einzäunen. Aber da oben ist ein richtiges Häuschen, guck mal. Ja. Aha, fein. Also irgendwo hier. Fahrrad. Der Hint ist diese Art von Baum. Also entweder da oder da vorne. Jetzt sagt er 18 Meter. Was hat er denn jetzt? Nö, dann müsste es wohl die sein. Noch 12. Na, dann die hier. Die da hinten ist tot. Muss da sein. Das ist fast die einzige Buche hier. Ist ja wohl, ja gut, ich habe jetzt nicht auf die DT-Wertung geguckt, ne? Das sollte ich vielleicht nochmal machen. Das heißt, das ist sehr niederschwellig. Heißt ja nicht, dass es nicht irgendwo hängt. 1,5. Ja. Sei denn, hier hat einer Schwierigkeit mit Eiche und Buche oder so. Kann natürlich auch sein. Oder besser Verstecker. Soll's ja auch geben. Hasse? Und dann kommt Paul, der Besserverstecker, macht ein Fotolog von irgendeinem Paddling, weiß der Geier. Bescheuert ist das denn? Vor allen Dingen halbwegs genaue Koordinaten, ne? Nein, Buche. Ha. Hier gibt's keine Buche. Hier gibt's Eichen und Hülsen. Herzlichen Glückwunsch. Hier gibt's auch Tännchen. Attention, please. Gibt's auch. Ich stehe jetzt auf dem Weg. 4 Meter. Mhm. Auf dem Weg ist aber keine Buche. Ja, das lädt hier zu einer Pause ein. Ist ja logisch, wenn du so lange suchen musst. Weißt du? Ich kriege hier die Krätze. Ich werde hier aggro. Stehe ich voll total drauf. Irgendwelche Leute. Fotologs und unspezifisch dumme Hints. Das sind mir die liebsten. Kriege ich schon wieder zu viel. Buche. Mhm. Mikro. Mhm. Vielleicht ist es ja Nano. Nano im Wald. Das ist sowieso immer die beste Idee. Das ist so für die Supercacher. Das mache ich wahrscheinlich jetzt irgendwann mal. Nano in den Wald legen. Hinweis, Buche. Genau. Unter ganz normalen Umständen, ne? Also diesen typisch normalen Umständen, ist mir egal. Können so viele Leute kommen, wie sie wollen. Können kommen und können gehen. Ist garantiert keine Buche. Ein Scheißdreck ist hier. Jede Wette. Ja, ja, Ankunft, ist klar. Könnte natürlich hier bei diesen ganzen kleinen, jungen Buchen, diesem ganzen Müll von Geäst und Blättern und Holzzeug liegen. Selbstverständlich. Ist mir aber egal. Das ist jetzt viel zu viel Lebenszeit für so eine Rotzdose. Gibt echt so Leute, die regen mich auf. Schon wieder auf 230. So was Bescheuertes. Buche. So Leute könnte ich ja komplett durchbeleidigen, ne? Vollkommen bescheuert. So, also, dann gehen wir noch ein Stück und knicken ab. Oder wir gehen wieder zurück und knicken ab. Oh, ich denke, wir gehen. Kann doch eigentlich hier quer gehen, oder? Es hat einen Weg hier. Den nehmen wir einfach mal. Das war bei meiner Karte noch nicht eingezeichnet, ist mir aber egal. Mit ein bisschen Glück schafft er das auf meine DNF- oder Ignore-Liste. Was ist denn das hier für ein Lost Place? Eulennisthaus. Aha. Kannst du reingehen und da oben, die haben innen so ein Teil, was zugemacht ist im Endeffekt mit dem Schloss, wo Eulen wohnen könnten, und da vorne ist ein Einflugloch für dieses Eulennisthaus. Interessant. Sogar ein Ofen drin. So, wo müssen wir jetzt hin? Also ein bisschen parallel da oben, ein Stückchen weiter geht ein Weg. Gehen wir mal da die Schneise rauf. Das ist auch schon wieder das Beste. Baumwurzel. 370.000 Baumwurzeln, weil sie hier einen kompletten Wald abgesägt haben. Aber das ist der Hint. So, ich stehe jetzt auf einer drauf. 7 Meter vielleicht die da. Bitte? Ja, ich weiß auch nicht. Also, ganz mein Humor, nicht... Die da hinten vielleicht oder die da. Ja, ist doch total bescheuert. Jetzt hast du ja 1000 Pfade zu irgendwelchen bescheuerten 1000 Wurzeln. Ne, er zeigt aber jetzt in die andere Richtung. Und hier sind lauter Pilze um die Wurzeln. Hier haben sie gesägt wie wild. 12 Meter, ne, falsch. Oder der hat wieder die Koordinaten so dermaßen im Arsch, dass du komplett daneben bist. Was hier... Oder vielleicht meinte er zwischen den Wurzeln eines Baumes und gar nicht den Baumstumpf. Oder vielleicht müsste hier einfach irgendwo eine Wurzel rumliegen. Was weiß ich denn? Ein eindeutiger Hint hätte ja was. Aber was weiß ich schon. 9 Meter die Richtung. Oder 8 nach da. Was sagt dein Handy? Handys haben ja ein viel genaueres GPS. Ja, das ist soweit nicht gelogen. Aber vielleicht ist ja auch hier unter der Wurzel, wo jetzt überall die Pilze drumherum wachsen. Und diese Pilzkultur mache ich jetzt nicht kaputt, um irgendeine Scheißdose zu suchen. Parkten auf dem Cache die Holzfäller. Ja, dann ist es ja quasi er hier oder der da. Oder der da. Wenn sie drauf parkten. Oder da hinten ist auch noch eine Wurzel, aber... Abendessen-Foto, sagt aber diesmal nicht so viel aus. Ja, pff. Das kann's nicht sein. Und der da vorne ist frisch abgesägt. Da vorne gibt es noch eine Wurzel, aber ich denke, vielleicht ist es ja die hier, aber weißt du, da vorne, wo du drunter kannst, da sind jetzt diese Pilze und die mache ich nicht kaputt dafür. Die wachsen schnell. Das Pilzzeug, das kann ja innerhalb von ein, zwei Tagen aus dem... Ja, da sind die Pilze rappklapp aus dem Boden. So, dann gibt es da vorne noch die Wurzel, die da. Aber da haben wir ja auch schon geguckt. Hier sind auch Pilze. 3 Meter. Er sagt hier 3. Ich liebe diese Logik. Wurzel. Mhm. Ach. Hier sind Steine an einer Wurzel. Ich kram jetzt mal hier drunter, wo die ganzen Sägespäne liegen. Möglicherweise ist es ja hier. Wobei dann dieser Baum ja noch stand. Und ich hab ihn. Sogar ein Stift mit drin. Da ist sogar ein Stift mit drin. So, da mache ich aber jetzt mal ein Foto von. Und dann können wir mal gucken, was dieser Hansel da meinte, von wegen Stift vergessen, Fotolog. Ja, danach haben ja noch welche gelockt, aber trotzdem. Hat keiner geschrieben, ich habe mal einen Stift beigelegt. Nee, Stift vergessen, Fotolog. Ey, wie armselig sind diese Kescher? Das ist ein Fall für die schweigende Mehrheit 2,5. Das werde ich direkt durchgeben hier. Mann, ich fasse es nicht, ehrlich. Tja, Jungchen, gefunden. Fertig. So. 23. sind aber eingetragen. Gib mal. Schöne Aussicht. Na klar. Stift vergessen. Selbstverständlich. Wer hätte es gedacht? Wurzel. Aber wenn die Holzfäller das Ding jetzt gerade abgesägt haben und so sieht das ja gerade aus, ne? Da müsste man ja mal gucken. Also das ist ja hier recht frisch. Da frage ich mich, was das für ein Hint gewesen sein soll. Oder hat er den im Nachhinein getauscht? Keine Ahnung. Ich sage ja, dieses Geocachen, das ist ganz toll. Ich muss jetzt mal sehen, ob wir den alten Weg wieder zurückgehen oder den neuen. Ich glaube, wir gehen hier nochmal her. So, 200 Meter in die Richtung, durch den Wald, kommen wir wahrscheinlich zu diesem trigonometrischen Punkt. Der höchste Punkt hier überhaupt. Aber es sieht aus, als würde er da irgendwie im Gestrüpp liegen, wa? Naja. Da oben. Aber da müsste man hier echt durch die ganzen Ranken. Da möchte ich dann ja doch nicht hingehen. Dann schenken wir uns diesen Punkt. Möglicherweise käme man von der anderen Seite dran. Aber egal. Und dann nehmen wir hier den Cache. Moment. Wir brauchen eigentlich nur diesem Weg folgen, dann kommen wir da quasi dran vorbei. Am Döschen, glaube ich, hoffe ich. Gleich 12. Hat die Hülsen hier schon Bären tragen, ne? Für die Leute, die es nicht wissen, Hülse ist hier in der Gegend der mundartliche Ausdruck für die Pflanze Ilex. Gibt zum Beispiel einen Ort, der heißt Hülsenbusch, hier in der Nähe. Und ja, das deutet wohl darauf hin, dass das mal ein Wald mit sehr viel von diesen Hülsen waren. Ne? Busch für Wald und Hülsen für den Ilex. Also ein stark mit Ilex durchsetzter Wald. Wieder was gelernt. Habe ich aber, glaube ich, irgendwann schon mal gesagt. Tja. Hier wächst euer Weihnachtsbaum. Verkauf hier 10.12. bis 23.12. Kommt bitte nicht mit dem Auto. Wir liefern kostenlos aus. Glühwein, Kakao und Grillwurst gibt es obendrauf. Aha. Ah, Foto haben auch Koordinaten. Der oder der. Ein paar mit Florenz, da sind zum Teil Ja, der da wäre auch schön. Ja, das Problem ist, wir müssten da unten auf diesen anderen Weg zum Teil mal, weil wegen der Dose 84 Meter. Aber wir kommen gleich auf den Weg, dann gehen wir die paar Meter zurück. Können wir da noch mal eine Stunde suchen. Auch mit Stift. Ja, da weiß ich jetzt nicht, ob der was anderes gemacht hat. Ich kann das immer nur schimpfen, wenn ich das gelesen habe. Wir machen mal ein Foto mit dem Stift. Hier ist eine Leitung mit diesem ewig teuren Gas. Ferngas. Ja, ja. Ich glaube, das war's. Zoom ich hier mal runter. Ne, einen haben wir noch. Den einen, den wir eben nicht besucht haben. Ja, da hätten wir noch ein Stück weiter gehen müssen vom allerersten aus, da weiter in den Wald rein. Und jetzt gehen wir hier oben von dem Knick, wo wir nach hier abgebogen sind, einfach noch so einen seitlichen nach links und dann finden wir den vielleicht auch noch. Stift mitnehmen, festes Schuhwerk. Eventuell sind die Koordinaten etwas sprunghaft. Aha. 9 Meter darauf. Da könnte der da sein. Direkt. Mal gucken, wo ich da hochgehe. Ja. Da, wo es ein bisschen flacher ist, weil. Koordinaten etwas sprunghaft, ja, ja. Boah, und dann diese ganze Scheiße in den Augen, ey. Ich hasse das, ja. Jo. Ja, was man so Logbuch nennt. Haben wir denn jetzt 9.934 Schritte, das schaffen wir bis zum Auto. Wie viel brauchst du noch? 9.500. Ah, meine Uhr vibriert. Ja, ich dachte, wo ist denn dein Auto? Weil das sieht irgendwie ganz anders aus, ja, weil so von hier, ich dachte, was ist denn das für ein Wagen? Da stand doch eben deiner. Der sieht so schwarz aus von hier. Hattest du nicht 9.900? Ja. Ja, hat ja eben vibriert. Ich sag, ich bin fertig. Aber ich überlegte, ob du es noch bis zum Auto schaffst. Ah, vielleicht fehlen dir gleich 300, aber das ist ja bei uns im Haus überhaupt kein Problem. Zack. Plötzlich Shitstorm. Nein, bleibt mal entspannt. Nichts liegt mir ferner, als Geocaching schlecht machen zu wollen. Es ist, wie es ist und lebt und stirbt, wie schon immer mit den jeweiligen Ownern. Eine Punkterunde als Spaßreferenz zu nehmen, erscheint ohnehin als wenig hilfreich. Dennoch, auch hier könnte man als Owner ein wenig nachdenken, sowohl über die Platzierung des Döskens als auch über das Listing und den Hinweistext. Insbesondere den Hinweistext und dessen Klarheit, also Eindeutigkeit, Unmissverständlichkeit. Das kann ja wohl nicht so schwer sein, sofern man nicht von vornherein das falsche Hobby gewählt hat, oder? Und mit dieser Bombenanmerkung endet diese Konserve. Das war Konservenradio Dosenhausen, Konserve 115 vom 17.11.2022. Ich danke fürs Zuhören, bleib gesund und mir gewogen. Liest vielleicht das Listing nicht, drum lese ich diesen Text für dich von 42 Nanodosen. Recht hoch platziert in Kletterrosen, denkst du vielleicht grad an mich. Den FTF, den kriegst du nicht, den hab ich mir schon selbst vergeben. So ist das halt im Kascherleben. Die Kescher haben nicht gelacht und fühlten sich gleich angemacht. 42 Nanodosen, recht hoch platziert in Kletterrosen. Ich hab's natürlich nicht gelockt, hab keinen Fund im Web verblockt, du kriegst dafür kein Souvenir, und diese Schmach, die gönn ich dir. 42 Nanodosen, 3 Meter hoch in Kletterrosen, hab ich erst dunkelgrün lackiert und dann im Dornen Feldrapier. Die Kescher haben nicht gelacht und fühlten sich gleich angemacht. 42 Nanodosen, recht hoch platziert in Kletterrosen.